Härte. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Härte. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Härte. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Härte. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Verwandle dich weinen in lauteren Wein, verwandle dich weinen in lauteren Wein. Es wird nun ein Ächzen, ein Jauchzen nun sein. Es brennet und flamme die reineste Kerze der Liebe des Trostes in Seele und Brust. Weil Jesus mich tröstet in himmlischer Lust. Weil Jesus mich tröstet mit himmlischer Lust. Erfreue dich, Herze, entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz. Erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, erfreue dich, Seele, erfreue dich, Herze, entweiche nun Kummer. Verschwinde du Schmerz, entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz, entweiche nun Kummer, verschwinde du Schmerz.